HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Vor fast 100 Jahren entstanden die ersten Tests, um die Musikalität eines Menschen zu messen. Heute weiß man, dass mit solchen Tests nicht erfasst werden kann, wie intensiv Menschen Musik erleben oder wie gut jemand Klavier spielen kann. Der Grundstein für eine musikalische Entwicklung wird ganz früh gelegt. Und wenn ein musikalisches Interesse erst einmal geweckt ist, bleibt es ein Leben lang erhalten. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens, Folge 16. Was ist eigentlich Musikalität? Begabung und Bildung. Von Deborah Chamoun. Montagvormittag, 11 Uhr. Aufgeregtes Kindergeplapper erfüllt den Vorraum zum Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Auch wenn die Kinder brav in Zweierreihen stehen, die Aufregung und Neugier auf das, was jetzt kommen wird, ist groß. Im Jahr 2009 hat der Hessische Rundfunk den sogenannten Instrumenten-Zoo ins Leben gerufen. Seitdem können hessische Kindergarten- und Grundschulkinder hier die verschiedenen Instrumentengruppen eines Orchesters kennenlernen. Heute stehen die Holzbläser auf dem Programm. Ich habe gemerkt, viele von euch haben jetzt geguckt, was hat der da, was, wie geht denn das eigentlich? Bitte beachtet. Im schwarzen Hemd mit aufgedruckten silbernen Noten sitzt Christoph Gotthard vor den Kindern und führt sie als Zoodirektor durch das Programm. Der erste Teil des Instrumentenzoos ist wie ein kleines moderiertes Konzert. Die Kinder sitzen am Boden und können die Musiker aus nächster Nähe beobachten. Welches Tier ist in dem Chor? Schlange. Eine Schlange. Für viele ist es das erste Mal, dass sie Musik so hautnah erleben, erzählt Christoph Gotthard. Zu erfahren, dass dort jetzt Musiker sitzen, die die Musik jetzt im Moment machen, das ist etwas Neues für viele Kinder. Und wenn ich das ihnen klar mache, dass es so ist, wie wenn ein Artist über ein Seil läuft, so ist es, wenn ein Trompeter jetzt einen besonders hohen Ton spielt. Das heißt, der Musiker ist in voller Konzentration gefordert und da ist es eigentlich nicht gut, wenn man dazu lacht, weil man den Musiker ablenken könnte. Wenn die das verstanden haben, dann ist die Aufmerksamkeit oft sehr viel fokussierter auf das, was da vorne passiert. Eine gute Dreiviertelstunde werden Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Horn und Saxophon vorgestellt. Dann geht es für die Kinder hinter die Kulissen. Für Christoph Gotthard setzen solche Veranstaltungen wie der Instrumentenzoo des Hessischen Rundfunks genau da an, wo es am wichtigsten ist. An der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Grundschule. Als Fachberater für Musik am Staatlichen Schulamt Frankfurt und als Landeskoordinator des Hessischen Kultusministeriums für das Projekt Musikalische Grundschule ist er davon überzeugt, je früher Kinder eine musikalische Erfahrung machen, umso prägender ist sie. Die emotionale Reaktion der Kindergartenkinder, die habe ich eigentlich als noch stärker empfunden als die der Grundschüler. Also sie hören ein Forte zum Beispiel sehr viel sensibler. Und die Kindergartenkinder, bei denen kann man davon ausgehen, dass das erste Orchesterforte sie wirklich erschrecken könnte und sie könnten anfangen zu weinen. Und mit diesen Kindern sensibel umzugehen und ihnen die Erfahrung von Musik möglichst einprägsam und vielleicht dauerhaft wirksam zu gestalten, das ist eine wunderbare Aufgabe. Kinder musikalisch zu fördern und ihnen früh den Spaß am Musikmachen zu vermitteln, dieses Ziel haben eigentlich alle Musikpädagogen. Allerdings haben sie es dabei mit unterschiedlich begabten Kindern zu tun. Doch was ist eigentlich Musikalität? In dieser Frage sind sich die Wissenschaftler genauso uneinig wie bei der Definition von Intelligenz. Also das finde ich faszinierend, weil ich komme ja von der Psychologie her. Und in der Psychologie befasst jede und jeder sich mit Intelligenz. Also Intelligenz ist so ein zentrales Konstrukt der wissenschaftlichen Psychologie. Der Intelligenztest ist das Königskind der empirischen Forschung. Erklärt die Schweizer Musikpädagogin Maria Spüchiger. Und wenn man dann fragt, was ist Intelligenz, dann weiß es keiner. Dann will keiner sich auf die Äste hinauslassen. Es gibt irgendwelche 150 Definitionen und die robusteste ist dann, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Und warum sage ich das? Es ist eben mit der Musikalität genau gleich. Diese zentralen Konstrukte sind zentral, aber eigentlich nicht gut, nicht eindeutig zu definieren. Wenn man das Wort Musik sagt, dann kann man sich klassische Musik vorstellen. Andere stellen sich vielleicht Heavy Metal oder Rap oder irgendetwas anderes vor. Und je nach der Art der Musik hat man auch andere Vorstellungen davon, was Musikalität bedeutet. Musikalität sind die Fähigkeiten oder das Potenzial, was man braucht, um die jeweilige Musik zu machen. Biologisch ist das genauso vorgesehen wie die Fähigkeit, Sprache zu erlernen, erklärt Heiner Gembres, Leiter des Paderborner Instituts für Begabungsforschung in der Musik. Nur ist das Potenzial jedes Einzelnen unterschiedlich stark ausgeprägt. Auch bei der musikalischen Begabung kann man in etwa so abstufen wie bei der allgemeinen Intelligenz. Das heißt, 2/3 der Bevölkerung sind durchschnittlich musikalisch begabt. Der Rest verteilt sich dann auf die Hochbegabung und auf die unterdurchschnittliche Begabung. Nur ganz wenige sind tatsächlich unmusikalisch und leiden an einer Krankheit namens Amusie. Die ist extrem selten, oft nur in Einzelfällen nachgewiesen, kann vorkommen aufgrund von Gehirnverletzungen beispielsweise oder von Krankheiten, dass dann bestimmte Gehirnzentren betroffen sind, die aber wichtig sind für musikalische Fähigkeiten. Man unterscheidet zum Beispiel die Agraphie, die musikalische Agraphie, das heißt, der Komponist oder Musiker kann keine Noten mehr schreiben, oder die Alexie, man kann keine Noten mehr lesen. Das können so Teilstörungen sein, die allerdings extrem selten vorkommen und nicht als Begründung dafür dienen können, dass es unmusikalische Menschen gibt. Die Musikalität eines Menschen zu testen, ist genauso schwierig wie dessen Intelligenz zu messen. Natürlich haben Psychologen verschiedene Intelligenztests entwickelt. Und analog dazu sind auch Testverfahren für Musikalität entstanden. Nicht ganz abwegig war es dann, was im frühen 20. Jahrhundert gemacht wurde, zu sagen, das komplexe Phänomen von der Musikalität oder einer musikalischen Begabung oder auch eines musikalischen Talents äußert sich am unteren Ende der Skala durch sehr elementare Fähigkeiten, also zum Beispiel ein feines Unterscheidungsvermögen für Tonhöhen, ein Gedächtnis für Melodien, sodass ich dann einen veränderten Ton identifizieren kann. Das kann ich also als Test mit einem begleitenden Fragebogen realisieren. Und das ist die Standardform eines Musikalitätstests. Weiß Jan Hemming, Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Kassel. So einen Musikalitätstest entwickelte auch der amerikanische Pionier der Musikpsychologie Carl Emil Seashore. Er hatte einen recht naturwissenschaftlich geprägten Forschungsansatz und begann um 1920 damit, sehr elementare musikalische Eigenschaften abzufragen. Zum Beispiel die Tonhöhenunterscheidung. Ready now for the pitch test. Column A. Und der Unterschied ist jetzt eben hier, da hat man Sinustöne verwendet, weil man auch meinte, so eine labormäßige Objektivität wäre optimal. Und später mit den Protagonisten der ganzheitlichen Theorie, da hat man dann wieder richtig zu Instrumentenklängen gegriffen. Und ich glaube, auch hier geht es mit der Tonhöhenunterscheidung los. Test number one. Practice items only. Here, for example, is a chord. How many notes did you make it? There were actually 2. Now listen to this. Auch wenn diese Musikalitätstests Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, in der Forschung werden sie auch heute noch eingesetzt. Allerdings bilden sie nur einen kleinen Ausschnitt der musikalischen Fähigkeiten eines Menschen ab. Wie gut jemand beispielsweise tatsächlich Klavier spielen oder wie intensiv er Musik erleben kann, das kann man mit solchen Musikalitätstests nicht erfassen. Der Grundstein für die musikalische Bildung eines Kindes wird im Elternhaus gelegt. Denn alles, was die Eltern in dieser Hinsicht unternehmen, oder eben auch nicht, beeinflusst die Entwicklung eines Kindes, so der Musikpädagoge Heiner Gembres von der Uni Paderborn. Durch diese ersten Jahre im Elternhaus findet eine ganz wesentliche musikalische Prägung statt. Wichtig dabei ist zum Beispiel, im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes, dass die Eltern Wert legen auf Musik, dass Musik vorhanden ist, dass das Kind auch die Möglichkeit hat, beispielsweise Instrumente auszuprobieren oder mit Klängen zu experimentieren. Ganz wichtig, und das wird von den meisten vermutlich vergessen, ist, dass das Singen eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist die ursprüngliche Musikalität, die eigentlich jeder Mensch hat. Wichtig ist das Singen der Mutter mit dem Kind zusammen, das Vorsingen, das Singen von Schlafliedern, von Spielliedern. Und wichtig ist natürlich auch, dass der Vater singt. Nur laut Untersuchungen findet das weniger statt als bei Müttern. Dass sich Eltern mit ihren Kindern beschäftigen und sie aufmerksam beobachten, ist auch für Maria Spüchiger ein zentraler Punkt. Als Professorin für Musikpädagogik an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst weiß sie, dass Eltern gerade in dieser Phase erkennen können, ob ihr Kind eine besondere musikalische Neigung hat. Sobald Klänge da sind, kann man einem solchen Kind ansehen, dass es seinen Kopf in die Richtung der Klangquelle reckt, dass es angeregt ist, dass es dahin will, oder später, wenn es laufen kann, dass es dahin geht. Und da kommt natürlich dann schwer drauf an, was ist dann da? Also es gibt die Kinder, die suchen sich aktiv diese Anregung selber und können sie finden, weil die Eltern die auch irgendwie diesem Wunsch, dieser Neugier, diesem Bedarf, diesem Willen, bei Hochbegabten ist es ja dann sehr rabiat, oder? Die wollen, die zwängen, die sagen Geige, Geige, Geige und so. Und ob die Eltern da Sinn haben und dem nachgeben, das ist dann wieder die Milieufrage. Welche Rolle diese Frage tatsächlich spielt, wurde in den 80er Jahren erforscht. Damals beschäftigten sich die beiden amerikanischen Wissenschaftler Herbert Wahlberg und Xiuling Zai mit der Frage, welche Faktoren den Erfolg von Bildung beeinflussen. Und tatsächlich spielte das Milieu eine ganz entscheidende Rolle. Wächst ein Kind in einem Umfeld auf, in dem musikalische Bildung ganz selbstverständlich ist, dann wird es einerseits automatisch etwas über Musik lernen. Andererseits werden die Eltern wiederum ihr Kind in diesem Lernen unterstützen, ihm beispielsweise den Geigenunterricht ermöglichen und dann natürlich auch dafür sorgen, dass das Kind regelmäßig übt. Man spricht in diesem Fall vom Matthäus-Effekt, angelehnt an ein Bibelzitat aus dem Matthäus-Evangelium. Denn wer hat, dem wird gegeben. Da sieht man jetzt auch diese frühe Förderung, oder? Dass dann diese Kinder mit 7 Jahren, wenn die öffentlichen Angebote kommen, schon sehr weit sind oder schon sehr gute Voraussetzungen haben, mit Sicherheit diese Angebote optimal nutzen können, währenddem diejenigen, die nicht gefördert wurden, schon gar nicht mal mehr wissen, was denn das alles ist. Das ist das, was man mit Bildungsferne bezeichnet, oder ich würde lieber sagen Bildungsbenachteiligung. Und die beginnt in der Tat sehr früh. Aber natürlich gibt es auch immer eine Ausnahme von dieser Regel, erklärt der Begabungsforscher Heiner Gembris. Gerade bei musikalisch besonders begabten Kindern kann es vorkommen, dass sie durch ihre Begabung ihre Umwelt formen. Ich habe kürzlich mit einem wunderbaren Pianisten gesprochen, der mir sagte, seine Eltern haben überhaupt gar keinen Wert auf Musik gelegt und sie seien quasi unmusikalisch. Und trotzdem ist er professioneller Pianist geworden. Also ein Elternhaus, was wenig Wert auf Musik legt, ist in der Regel hinderlich. Aber große Begabungen schaffen sich auch in der Umwelt. Also im Falle dieses Pianisten war es so, er hat seine Eltern so lange genervt, bis sie ihm Klavierunterricht gegeben haben im Alter von 6 Jahren. Und er hat seine musikalische Begabung durchgesetzt in dieser Umgebung, die damit gar nicht gerechnet hat. Und er ist damit erfolgreich. Wächst ein Kind in einem Elternhaus auf, das diesen Raum für die Entwicklung von musikalischen Interessen bietet, dann wird es mit Sicherheit auch ein Instrument lernen. Viele fangen dann mit Blockflöte oder Klavier an. Allerdings ist das erste Instrument nicht gleich das Beste, sagt Peter Schneider von der Uniklinik Heidelberg. Der Physiker und Musiker erforscht seit gut 10 Jahren die Grundlagen der Musikalität und hat dafür auch einen Test entwickelt, der die unterschiedliche Hörwahrnehmung von Probanden dokumentiert. Wir haben herausgefunden, dass sich diese Wahrnehmungsunterschiede in einer Rechts-Links-Asymmetrie im Gehirn abbildet, dass diejenigen Verarbeitungszentren im Gehirn, die für die Tonwahrnehmung zuständig sind, nämlich der Hörkortex, der auf beiden Seiten des Gehirns vorkommt, rechts und links, eine unterschiedliche Gewichtung hat und dass bei einem dominanten rechten Hörkortex die Obertonwahrnehmung dominiert und bei einem dominanten linken Hörkortex die Grundtonwahrnehmung. Natürlich gibt es auch eine Mischform dieser Hörtypen, allerdings hat die immer eine Dominanz, entweder zum Oberton oder zum Grundton hören. Aber was habe ich jetzt davon, wenn ich weiß, welcher Hörtyp ich bin? Peter Schneider und sein Heidelberger Team konnten feststellen, dass der Hörtyp eines Menschen sich auch in der Vorliebe zu bestimmten Instrumenten widerspiegelt. So greifen Grundtonhörer in der Regel zu anderen Instrumenten als Obertonhörer. Es war natürlich nicht eins zu eins, nicht eindeutig, aber es gab da sehr deutliche Tendenzen, dass die Grundtonhörer eher perkussive Instrumente bevorzugten, sei es Schlagzeug, Klavier, Gitarre, wo der Ton direkt beginnt und danach abklingt, und die Obertonhörer eher Instrumente bevorzugten, die lange angehaltene Töne produzieren, vorwiegend bei Melodieinstrumenten, insbesondere bei tiefen Melodieinstrumenten, wo der Einschwingvorgang keine so große Rolle spielt, sondern eher der ausgehaltene Ton. Wenn das Kind also lieber Geige spielt, die Eltern aber den Klavierunterricht als wichtiger empfinden und das Kind dazu drängen wollen, dann wird es Probleme geben. Wahrscheinlich wird das Kind dann früher oder später keine Lust mehr auf das Instrument haben. Denn eines konnten Peter Schneider und seine Kollegen in den vergangenen 10 Jahren auch zeigen. Unabhängig davon, welcher Hörtyp man ist, er wird sich ein Leben lang nicht ändern. Uns Menschen ist also die Art, wie wir Musik wahrnehmen, angeboren. Damit ist auch die Präferenz für eine bestimmte Instrumentengruppe vorprogrammiert. Da liegt der Gedanke nahe, dass Musikalität und mit ihr dann auch die Hochbegabung vielleicht in den Genen steckt. Wie viel Wahrheit steckt in dieser These? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Wissenschaft schon seit Jahren. Vor allem 2 jüngere finnische Studien sind in diesem Fall interessant. Einer Gembris, Professor für empirische und psychologische Musikpädagogik. Man hat herausgefunden, dass es tatsächlich ein Gen gibt, das bei Leuten, die als musikalisch Begabte eingeschätzt wurden, häufiger vorkommt. Das Problem dabei ist, dass dieses Gen nur zu 40% etwa die Unterschiede erklärt zwischen den verschiedenen Begabungen, die man da untersucht hat. Das bedeutet also, mehr als die Hälfte wird durch andere Faktoren als durch dieses Gen zu erklären sein. Betrachtet man zum Beispiel das Phänomen der Hochbegabung, dann sieht man schnell, dass diese nicht nur mit den Genen zusammenhängen kann. Viele Faktoren müssen zusammenkommen, um sie voll ausbilden zu können. Sehen kann man das auch am Paradebeispiel aller sogenannten Wunderkinder, an Wolfgang Amadeus Mozart. Er kam als Sohn eines Komponisten auf die Welt, wuchs also in einem musikalisch geprägten Elternhaus auf. Außerdem wurde er schon früh von Vater Leopold unterrichtet und gefördert, auch weil der das besondere Talent seines Sohnes erkannte. Je früher ein Kind mit dem Musizieren anfängt, umso mehr Übestunden hat es absolviert. Mit einem Wunder hat die Leistung eines Wunderkindes dann wenig zu tun. Der Begriff Wunderkinder suggeriert, dass da irgendein Wunder vorliegt. In Wirklichkeit ist es aber so, dass auch die sogenannten Wunderkinder ihre Leistungen erreichen durch sehr, sehr viel Arbeit, durch sehr, sehr viel Üben. Und sie haben in der Regel auch ein Potenzial an musikalischer Begabung, das überdurchschnittlich ist. Im Rahmen der sogenannten Expertiseforschung haben Wissenschaftler herausgefunden, dass man mindestens 10.000 Stunden üben muss, um als Experte auf seinem Gebiet zu gelten. Wichtig ist dabei vor allem, wie ich übe. Das zeigt die Arbeit des amerikanischen Wissenschaftlers Carl Erickson. Er verglich in den 90er Jahren beispielsweise die Übestrategien von Geigenvirtuosen im Vergleich zu Orchestermusikern. Sein Ergebnis war die Theorie der Deliberate Practice, also des absichtsvollen Übens. Maria Spüchiger. Deliberate heißt das absichtsvolle, gezielte, geplante Üben. Und Erickson, der Begründer dieser Theorie, hat herausgefunden, dass man von diesem absichtsvollen, sehr gezielten, konzentrierten Üben im Tag bis zu 4 Stunden machen kann. Viel mehr dann auch nicht. Oder? Aber wer von früh an 4 solche Stunden im Tag hat, hat er herausgefunden, die werden spitze. Diese Stunden des gezielten Lernens summieren sich im Laufe eines Musikerlebens. Vergleicht man dann die Deliberate Practice eines 20-jährigen Solo-Geigers mit der eines gleichaltrigen Schulmusikstudenten, dann sieht man, der Solist hat über 10.000 gezielte Übestunden absolviert, der Schulmusikstudent nicht einmal die Hälfte. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Übestrategien, die auch jeweils vom Musiker selbst und von seinem Wissensstand abhängig sind. Doch eines ist bei allen gleich. Ein Stück neu zu erlernen, fordert das Gehirn am stärksten. Wir müssen dabei die gesamte motorische Programmierungsroutine im Großhirn anwerfen. Und das sind sehr große Bezirke, da sind viele Milliarden Nervenzellen gefragt, die zum Beispiel die Fingersätze programmieren, die zum Beispiel dann programmieren, wie ich mein Handgelenk am besten mache, die dann auch die Zusammenspiel zwischen Bewegen und Hören machen. Das geschieht im Großhirn und beansprucht sehr viel Raum. Erklärt Eckart Altenmüller. Er ist Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover. Wenn der Musiker ein Stück dann routiniert spielen kann, ohne dass er noch über jeden einzelnen Ton oder jeden einzelnen Fingersatz nachdenken muss, dann sind andere Hirnzellen dran, die sogenannten Basalganglien. Und diese haben insgesamt eine geringere, wenn man so möchte, Ausdehnung und auch eine geringere Nervenzelldichte. Das heißt, da ist dann weniger Energie erforderlich. Das Schöne daran ist gewissermaßen, ich kann dann, wenn ich meine für Elise jetzt gelernt habe und ich kann die Fingersätze, in den Basalgangen, dann kann ich mit meinem Großhirn andere Qualitäten dieses Stücks parallel bearbeiten. Ausdruck, Emotionalität, Zusammenspiel, Beobachtung des Publikums, wie wirke ich. Das wird gewissermaßen dann, was in der Routine läuft, gewissermaßen automatisch. Und ich kann dann eben den wichtigen zwischenmenschlichen Qualitäten des Musizierens meine Aufmerksamkeit zuwenden. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass sie erleben, dass sich ihr Spiel verbessert und sie sich durch das Üben weiterentwickeln. Denn ein positives Erlebnis setzt das körpereigene Belohnungssystem in Gang und kann dazu beitragen, dass Kinder nicht die Lust am Musizieren verlieren. Die wollen spüren, aha, ich kann das heute Abend besser als heute Morgen. Und das ist etwas, was die Kinder wahnsinnig motiviert. Und da weiß man auch, dass das tatsächlich mit dem Dopaminhaushalt mit zu tun hat. Und wenn man dann in so eine positive Schleife reinkommt, zum Beispiel Belohnungsfaktoren durch Vorspiele, die gut begleitet werden, die eben nicht angstbesetzt sind, durch gemeinsames Musizieren im Orchester oder vierhändig am Klavier, das kann ein geschickter Pädagoge, kann sich gewissermaßen mit hier und dort hingesetzten kleinen Besonderheiten, kann er Kinder dann ganz gut zu einer Höchstleistung führen. Ich weiß noch selbst in meinem eigenen Klavierunterricht, das war immer das Größte. Die letzten 10 Minuten hat meine Klavierlehrerin und ich, wir haben dann immer vierhändig gespielt. Das habe ich geliebt. Das fand ich fantastisch. Da hätte ich die ganzen 50 Minuten vorher allein für diese 10 Minuten bleiben können. Im Fall von Eckart Altenmüller hat diese frühe positive Erfahrung dazu geführt, dass er später nicht nur Medizin, sondern auch Musik studiert hat. Nach dem Elternhaus hat also auch der Lehrer eine besondere Bedeutung für die musikalische Entwicklung eines Kindes. Schließlich ist er die entscheidende Bezugsperson, über die das Instrumentalspiel oder das Singen vermittelt wird. In den frühen Jahren der Entwicklung ist es vor allem auch wichtig, dass der Lehrer sympathisch ist für das Kind, dass das Kind eine gute, positive, emotionale Beziehung hat. Denn häufig ist es so, dass kleinere Kinder, ich denke jetzt an Kinder unter 10 Jahren beispielsweise, oft weniger üben des Stückes wegen, sondern um dem Lehrer zu gefallen oder weil die Lehrerin das erwartet oder weil sie die Lehrerin nicht enttäuschen will. Also diese persönliche, subjektive Beziehung ist ganz wichtig. Im Laufe der musikalischen Entwicklung eines Kindes verschiebt sich aber dieser Schwerpunkt. Statt der Sympathie rückt die Kompetenz des Lehrers in den Fokus, weiß Heiner Gembris. Da tritt dann so das Professionelle, der professionelle Aspekt mehr in den Vordergrund. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, dass der Lehrer immer die richtige Balance findet zwischen Anforderungen und dem Vermögen des Kindes, zwischen Lob und auch Kritik und ein sehr schwieriges Verhältnis, eine große Aufgabe, die auch sehr viele individuelle Ausprägungen haben kann. Diese Schlüsselrolle hat neben dem Instrumental- oder Gesangslehrer an der Musikschule natürlich auch der Musiklehrer im Schulunterricht. Nur, dass der es gleich mit einer ganzen Gruppe zu tun hat und mit ganz unterschiedlichen musikalischen Begabungen und Interessen. Allen gerecht zu werden, ist eine schwierige Aufgabe. Das weiß auch Maria Spüchiger. Sie bildet an der Frankfurter Musikhochschule die Musiklehrer der Zukunft aus. Also beim Musikunterricht, da finde ich eben die entwicklungspsychologischen Momente wichtig, oder dass man weiß, in welchem Alter ein Kind was kann und liebt und dass man anerkennt, dass Schüler schon sehr viel Musik mitbringen, dass man anerkennt, dass es ein sehr emotional besetztes Fach ist oder eben ein Lebensbereich, der für jeden Bedeutung hat und dass man an diese Bedeutungen anknüpfen muss und nicht einfach ein Lernprogramm stur durchziehen kann. Ist ein musikalisches Interesse erst einmal geweckt, dann bleibt es ein Leben lang erhalten. auch wenn oft die Pubertät oder später auch der Beruf das eigene Musizieren unterbrechen. Keine Zeit, keine Lust. Das kann zunächst stimmen. Aber die meisten entdecken das Instrument ihrer Kindheit später wieder für sich. Entweder weil die eigenen Kinder aus dem Haus sind und man auf einmal mehr freie Zeit hat, oder man im Rentenalter nach einer neuen Herausforderung sucht. Und dann kann man auf das Wissen, das man sich in der Kindheit angeeignet hat, wieder zurückgreifen, auch wenn die Fähigkeiten etwas eingerostet sind. Eckhard Altenmüller? Wir haben sehr langfristige Speichervorgänge, gerade was die sensormotorische Programmierung angeht. Das kennen wir auch vom Skifahren, das kennen wir auch vom Fahrradfahren, vom Schwimmen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir sowas auch mit 60, mit 70 Jahren ein Instrument lernen können und dass sich dann auch diese motorischen Steuerprogramme und auch noch diese Wahrnehmungsroutinen einstellen. Man wird dann zwar kein virtuoses Maß mehr erreichen, aber ausdrucksvoll und schön spielen kann jeder lernen. Das Alter spielt da keine Rolle. Es geht ja nicht darum, dass in einer Gesellschaft jetzt alle früh gefördert werden und alle Musiker werden wollen, weil sie das eigentlich können, wenn man sie nur richtig fördert, sondern dass sich das auch gut verteilt und dass es in dem Sinne nie zu spät ist. Also mich interessiert eben auch das lebenslange Musiklernen und ich habe auch Untersuchungen mit alten Leuten gemacht und gefunden, dass noch im hohen Alter noch die Möglichkeit da ist, musikalisch zu lernen und daraus noch echt einen Lebensgewinn zu ziehen. Das kann so weit gehen, dass jemand mit 83 noch die Zither lernen kann und das so weit bringt, dass er 50 Stücke kann oder 100 Stücke und am Sonntagmorgen im Altersheim spielen kann. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man in der Kindheit etwas gelernt hat, auf das man im Erwachsenenalter zurückgreifen kann. Aber in der Musik ist es bei weitem nicht so, wie es das Sprichwort sagt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn Hänschen ein großer Pianist werden wollte und ist aber Ingenieur geworden, dann wird Hans nicht nochmal ein großer Pianist werden können. Wenn Hans allerdings feststellt, ich würde eigentlich gerne in einem Ensemble mitspielen, ich würde eigentlich gerne mal E-Gitarre in einer Band lernen, dann hat Hans die Möglichkeit, das sicher auch anzugehen und zu lernen, auch wenn er das als Hänschen nicht machen konnte. Man kann also in jedem Alter mit dem Musizieren anfangen und sein ganz persönliches musikalisches Potenzial nutzen. Zu spät ist es dafür nie. Was ist eigentlich Musikalität? Begabung und Bildung. Das war die Folge 16 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung Deborah Chamoun. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 € und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.